Grüß euch Gott, Kinder. Unseren guten Meister Eder hat's ein bisschen erwischt. Er liegt mit Kopfweh und Fieber im Bett. Es ist eine der Erkältungen, wie ihr sie sicher auch kennt. Man fühlt sich müde und abgeschlagen, hat keinen Appetit und möchte nichts als Ruhe haben. Aber gerade Ruhe ist das, was man nur schwer haben kann, wenn man mit einem Kobold zusammenwohnt. Auch wenn sich der die größte Mühe gibt. Pumuckl, geh du mir doch den Gefallen und hupf nicht dauernd dummeinander. Das macht mich ganz narrisch. Oh mein Kopf. Ich hab's Gefühl, den zerreißt's. Soll ich eine Schnur bringen? Zu was denn eine Schnur? Wenn du den Kopf mit einer Schnur zusammenbindest, dann kann es ihn nicht so leicht zerreißen. Und dann geht vielleicht auch dieses dumme Gefühl weg. Nein, das nützt nichts. Eine Fieber habe ich bestimmt. Ich glaube, ich bleib halt im Bett. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Du bleibst heute im Bett und der Pumuckl unterhält dich. Dann wirst du ganz schnell gesund. Nein, ich brauch keine Unterhaltung. Doch, du brauchst sicher eine Unterhaltung. Nein. Du schaust nämlich so traurig aus und das mag ich gar nicht, wenn du so traurig ausschaust. Lach doch mal. Nein, mir ist gar nicht zum Lachen. Bitte lach mal. Vielleicht lachst du, wenn ich ein Gesicht mache. Nein. Also guck mal, also zum Beispiel so eins. Oder so eins. Genau. Geh herauf. Lach nur ein bisschen, sonst bekommt der Pumuckl Angst. Schreckliche Angst. Also plag mich doch nicht so. Nein, das will ich nicht. Nein, plagen will ich dich nicht. Na also dann. Sei mal ganz still. Ich plag mich, damit du ohne Plage lachen kannst. Ja? Was? Pass mal auf. Was soll das sein? Ein Gedicht ist das natürlich, wie immer. Was? Ein schönes, jetzt störe mich nicht. Was willst du machen, wenn Enten lachen? Okay. Und selbst im Schlafe kichern die Schafe. Ja, selbst den Schweinen verbietet man's weinen. Sogar eine Kuh lacht lauter als du. Pumuckl. Schau, ich lach ja schon. Ja, aber sehr klein lachst du. Ja. Ich hab dich schon besser lachen sollen. Ja, natürlich fürs Erste ist das ganz gut. Aber, pass auf, wenn du mich jetzt ein bisschen schlafen lässt, dann lache ich hinterher wieder besser, ja? Wirklich? Ja. Lauter und auch schneller? Ja, gut, also dann schlaf ganz schnell. Ja. Mach die Augen zu und mach... Oh, ich habe eine Idee. Ich sing dir jetzt ein Schlaflied. Was singst du? Ja, damit du besser einschlafen kannst. Okay. Schlaf! Das ist zu hoch. Warte. Schlaf, Kindlein, schlaf. Die Mutter hüt die Schaf. Aber geh, Pumuckl. So kann ja kein Mensch schlafen, Pumuckl. Bittchen, hör auf. Gib Ruhe. Sei stark. Jetzt habe ich so gut gemeint und ein so schönes Lied ausgesucht. Ich muss doch noch so Kopfweh und Grippetabletten haben. Die muss ich mir jetzt doch einmal hersuchen. Hast du überhaupt... Herrschaftszeiten. Ist mir schwindelig. Das ganze Zimmer dreht sich. Ja, und mir zieht er mir... Ja, sowas. Geh, Pumuckl, geh doch du rüber ins Bad. Ich will nicht baden. Nein, das brauchst du nicht, aber da drüben im Apothekerkastel, da muss ein grünes Blechröhrl liegen, das bringst mir. Ein grünes Blechröhrl? Ja, das kann ich schon. Ja, wo ist das? Bin gleich wieder da, gell? Bleib schön sitzen. Eine grüne Blechröhrl. Grün ist ja immer sehr gesund. Blech vielleicht auch. Oh, ist das? Hab's gefunden! Ja, hier hast du eine schöne grüne Blechröhre. Ja, sowas blöds, hä? Wieso? Ist sie nicht grün genug? Nein, nichts drin ist. Ui. Ja, was mache ich denn jetzt? Mein Pumuckl, ja, wenn man die nur in eine Apotheke schicken könnte. Schicken kannst du mich schon, aber weißt du, wenn ich zu reden anfange, dann fallen ja alle Leute um. Ja, das und, ist und ja. Wenn ich nicht rede, dann kriege ich nichts. Aber du, wenn ich ganz einfach eine grüne Röhre wegnehme. Oh mein, da gibt's viel grüne Röhren und außerdem sind sie alle verpackt. Schau. Ja, und wenn du mir auf einen Zettel schreibst und ich lege den Zettel einfach hin und... Das nützt gar nichts. Die glauben bloß, dass einer seinen Zettel vergessen hat und schmeißen ihn weg. Aber wenn ich zum Beispiel... Also wenn ich den... Moment einmal. Du, pass auf, das mit dem Zettel ist gar keine schlechte Idee. Du weißt doch, wo die Frau Eichinger wohnt. Die, unsere Besen, unsere Putzfrau. Ja, die meine ich. Die wohnt im Vorderhaus im zweiten Stock. Zwar links. Links. Und der kannst einen Zettel reinwerfen, auf den ich schreibe, dass ich im Bett lieg und das doch so gut sein soll und mir aus der Apotheke Kopfweh-Tabletten holen soll. Die wird meinen, dass ich einen Kunden bitte hab, den Zettel reinzuwerfen. Machst du das für mich, Pumuckl? Ja, aber natürlich. Ja, sei doch so der, gut. Der Pumuckl macht alles für dich. Ich bin nämlich auch nebenbei noch ein Allesmach-Pumuckl, wenn du krank bist. Sonst natürlich nicht, aber dann. Also jetzt schreib mal hier ganz schnell den Zettel. Ja. Der kleine Kobold war wirklich voll des guten Willens und rannte los. Er brachte den Zettel auch richtig ins Vorderhaus, warf ihn auch in einen Briefkasten im zweiten Stock. Aber leider nicht in den der linken Wohnungstür, sondern in den von der rechten. Rechts aber wohnt Familie Hartl. Und kurze Zeit später entdeckt die Tochter Monika den Zettel auf dem Gangboden. Schau, Mutti, da ist ein Zettel reingeworfen worden. Ein Zettel? Ah, das wird bloß eine Reklame sein. Nein, da steht was drauf. Mit der Hand ist geschrieben. Aber das ist so eine altmodische Schrift, die kann's nicht gescheit lesen. Ja, gib mal her. Liebe Frau Eichinger, liege mit Kopfweh und Fieber im Bett. Können Sie mir bitte Kopfweh-Tabletten besorgen und rüberbringen? Vielen Dank und herzliche Grüße, Eder. Ach, das ist ja falsch eingeworfen worden. Das hält nebenan. Ich werf's der Frau Eichinger rein. Ja, oder wart, Monika, das nützt ja gar nichts. Die ist ja weggegangen, wie ich vom Einkaufen heimgekommen bin. So. Ja, die kommt bestimmt vor 1-2 nicht heim. Er soll es nachher nicht mehr werfen. Ach wo, das hat ja gar keinen Sinn. Da muss ich der Ede den ganzen Vormittag auf die Tabletten warten. Nein. Die können wir ihm ja auch besorgen. So ein Jungser ist ja auch am dran, wenn er krank ist. Er hat nur gar nicht draufgeschrieben, was für Kopfweh-Tabletten er haben will. Soll ich schnell rüberlaufen und ihn fragen? Nein, lieber nicht, sonst steckst du dich am Ende mit einer Grippe an. Aber, weißt du, wir müssen doch noch gute Grippetabletten in unserer Hausapotheke haben. Ich schaue mal nach. Die sind nämlich auch gleichzeitig gut gegen Kopfweh. Ach, da sind ja bloß nur 2 Stück drin. Weißt du was, Monika? Nimm das als Muster mit und lauf schnell in die Apotheke vor und besorg's. Ich bring's dann am Herrn Eder rüber. Ist recht. Halt, gell, brauchst du ja auch noch. Und gib schön ab. Während die Monika zur Apotheke gelaufen ist, kam der Pumuckl, stolz, dass er den Zettel in den Briefschlitz gesteckt hatte, wieder beim Meister Eder an. So, jetzt wirst du gleich deine Kopfweh-Tabletten bekommen. Hoffentlich hast du es auch richtig reingeworfen. Ja, natürlich, im zweiten Stock. Ja. Ich habe ja die Treppen gezählt. Ah, tüchtig bist, Pumuckl. Ich weiß. Danke dir schön, gell. Bitte. Wo links und wo rechts ist, weißt ja. Und ob ein Kobold das weiß, alle Kobolde picken und zwicken und stecken und necken mit der linken Hand. So? Das ist mir noch gar nie aufgefallen. Doch, immer. Essen tust du jedenfalls mit der rechten. Ja. Aber weil's gerade vom Stecken redst, da habe ich in der Zwischenzeit noch einen Zettel geschrieben, pass auf, den steckst an die Werkstatttür außen hin, gell? Ja, und was steht da drauf? Wegen Krankheit geschlossen. Für dringende Fälle an der Wohnungstür ein Stockwerk höher klopfen. Oh ja, gib her, der Allesmacher-Pumuckl macht alles. Ja, aber so hinstecken, gell, dass Schriftarzt lesen ist. Ich bin doch nicht dumm, ich steck's richtig herum. Schrumm, schrumm, schrumm, schrumm, bum, bum, bum, bum. Herr Pumuckl, was ist denn, was hast denn? Und was ist denn los? Sei doch ruhig. Ich hab deinen Zettel mit der Hand hingesteckt, mit der ich esse. Ja, und? Lass dich schnell zwicken. Aber warum? Du sagst nicht mal au. Ich kann nur mit der rechten Hand zwicken. Ach, das ist doch wurscht. Nein, das ist nicht wurscht. Freilich. Ist ganz und gar nicht wurscht. Ich habe den Zettel mit der Hand, mit der ich zwicken und picken und stecken und necken kann, in die Tür gesteckt. Was? Verstehst du? In die Tür, die zu der Hand gehört. Oh, oje, oje, oje. Also in die rechte. Und ich hab gedacht, dass ich so schlau bin. Oh, was machen wir jetzt? Ach, das ist blöd. Aber die Leute rechts, die werden ja lesen können und den Zettel der Frau Eichinger reinwerfen. Ja, aber wenn da niemand zu Hause ist und wenn sie es vergessen, die können ja vielleicht dumm sein, wie viele. Dann bleibst du krank und plötzlich ist dein Kopf zerrissen. Ah, den Kopf zerreißt am ehesten, wenn du so jammerst. Weißt du was? Jetzt schreibst du den Zettel nochmal und ich mache alles wieder gut. Ich nehme den Zettel in die Nicht-Zwicke-Hand und werfe ihn in die Nicht-Zwicke-Hand-Türe. Und dann muss ich nicht mehr jammern und dein Kopf bleibt ganz. Komm, schreib schnell, bitte. Ja, oh mein, sei du jetzt was. Na, aber von mir aus. Doppelgnad hält auf alle Fälle besser. Was hält besser? Doppelt. Doppeltgnad? Ja, ja. Ist das ein Gefret, wenn man so zittrig beieinander ist. Der Pumuckl ist also wieder losgerannt, hat wieder die Treppen gezählt und diesmal auch wirklich den Zettel in den richtigen Briefkasten gesteckt. Er ist sogar zweimal die Treppen hinauf und hinuntergelaufen, damit er auch ganz sicher war, dass er sich nicht verzählt hatte. Währenddessen klopfte es an die Tür von Meister Eder. Es war Frau Eichinger, die Zugefrau. Herr Eder? Ah, Frau Eichinger, das ist aber schnell gegangen. Ah, das ist nett, dass Sie gleich gekommen sind. Ja, so, ich verstehe noch nicht. Ich hab da gerade jemanden niedergeschickt, der in einen Zettel reingeschmissen hat. Na, also von einem Zettel weiß ich gar nichts, weil ich noch gar nicht daheim war. Ach so. Ich wollte Sie bloß fragen, ob ich morgen oder übermorgen zu einer komme. Ah. Ja, aber sagen Sie, was fehlt einer denn? Ja, mei. Ich bin doch gleich so erschrocken, wie ich draußen an der Werkstatt gelesen hab, wegen Krankheit geschlossen. Nein. Es ist nichts Lebensgefährliches. Ich hab nur einen solchen Kopf beieinander. Ein Fieber haben sie auch. Wieso? Das ist sicher in einem Raum. Ja. Nehmen sie das bloß nicht schlecht. Ja. Beim Ministerialdirektor Freiberg, da hat es genau so angefangen. Nein. Und 4 Tage später war er tot. Ging es zu. Unkraut verdirbt nicht. Ja, das sagt man so leicht. Ja. Aber ein solches Unkraut sind sie auch wieder nicht. Meines? Jeden erwischt einmal. Und in einem Alter... Sehen Sie, Frau Eichinger. Geh, sind's da so gut und holen Sie mir Kopfweh-Tabletten in der Apotheke. Irgendwann ist er ganz gleich. Fragen Sie den Apotheker, der weiß noch schon, was ich nehmen kann. Ja, aber Sie können doch nicht irgendwas einnehmen, Herr Eder. Mein Onkel, der hat einmal was falsch eingenommen und daraufhin ist er reingeschlafen und der war überhaupt nicht mehr aufgewacht, wenn sie ihm nicht am Morgen ausgepumpt hätten. Ja, der hat aber wahrscheinlich keine Kopfweh-Tabletten eingenommen, jetzt gingen sie zu. Ja, also ich wasche meine Hände in Unschuld, ja. Das sage ich mir gleich. Ja, da drüben, schauen Sie mal, da liegt mein Geldbeutel. Sind Sie gut, dann nehmen Sie mir 5 Mark raus und bringen Sie mir irgendwas gegen Kopfweh und Grippe und na, so. Ja, ist recht, aber wissen Sie nicht. Mannsbilder, die sind schon so einsinnig. Ja, aber ich sag's ihnen. Ja, jetzt gingen sie zu, sagen sie bitte nichts mehr. Ja, mir zerreißt ja mein Schädel. Ich geh ja schon. Aber einer Gesichtsfarbe, die gefällt mir gar nicht. Ja, die wird schon wieder, gingen sie zu. Ja. Nein, Leute gibt's mit einem Feingefühl wie ein Metzgerhund. Das auch noch. Soll es von mir aus klingeln? Ja, ich komm ja schon. Oh mein. Mir verschwimmt alles vor die Augen. Eder. Grüß Gott, Herr Eder. Hier ist Frau Oberhauser. Ja, grüß Gott. Ich wollte mich nur nach meinem Schrank erkundigen. Oh mein. Ihr Schrank. Ja, aber der hätte doch in der Woche noch fertig werden sollen. Ja, der wäre auch fertig geworden. Aber schauen Sie, ich liege ja im Bett. Ja, leider. Irgendeine Grippe oder sowas, ich weiß nicht. Das tut mir leid, Herr Eder. Hoffentlich haben Sie einen guten Arzt. Ach, wegen einer Grippe hole ich noch keinen Arzt. Wissen Sie, da nehme ich ein paar Tabletten und dann wird es schon wieder werden. Sie, Herr Eder, gegen Grippe habe ich wunderbare Tabletten. Ja. Die hat mir mein Hausarzt verschrieben. Das ist ganz was Neues. Die wirken Wunder. Ja, ein kleines Wunder war mir in meinem Zustand schon recht. Wissen Sie, wenn man allein ist, kann man sich das Kranksein schon gar nicht leisten. Ach, wissen Sie was, Herr Eder? Ich bringe Ihnen die Tabletten schnell rüber. Nein. Ja, ist nicht notwendig, Frau Oberhauser. Ich kriege schon Tabletten. Ja, Herr Eder, aber nicht die. Die sind nämlich rezeptpflichtig. Ja, und wenn Sie keinen Arzt haben... Nein, da brauchen Sie noch gar nicht kümmern um mich, Frau Oberhauser. Nein, bemühen Sie sich nicht. Herr Eder, schauen Sie, ich muss ja sowieso noch was besorgen. Ja. Und da macht man es überhaupt nichts aus bei Ihnen. Ja, aber das will ich doch nicht, dass Sie extra wegen mir sich... Ich bin nicht dagegen, Herr Eder. Das ist doch gar nicht der Rede wert. Ich komme gleich. Wiederhören. Herrschaftszeiten. Das ist mir jetzt ja gar nicht recht. Naja, aber von mir aus. Bin ich froh, dass ich wieder lieg. So, jetzt habe ich die richtige Treppe und die richtige Tür mit der richtigen Hand erwischt. Das habe ich alles wieder gut gemacht. Ja, jetzt wirst du gleich wieder gesund sein. Inzwischen war Frau Eichinger schon da. Was, so schnell? Ich habe die gar nicht laufen sehen. Die muss zum Fenster runtergehüpft sein, sonst hätte ich sie ja irgendwie sehen. Ah, wo? Was? Sie ist zufällig vorbeigekommen. Aha. Und der Kundin bringt mir jetzt auch noch Tabletten. Jetzt habe ich dann die Auswahl. das wird schon sein. Ja, kommen Sie einfach rein, die Tür ist nicht abgesperrt. Grüß Gott, Herr Eder. Hä? Ja, Frau Hartl. Gell, Sie wundern sich, dass ich komme. Ja. Ja, aber der Zettel, den Sie an Frau Eichinger geschickt haben, der ist bei mir reingeworfen worden. Und weil ich gewusst habe, dass die Frau Eichinger unterwegs ist, habe ich meine Monika um Tabletten geschickt. Ach so. Da, also die sind ausgezeichnet. Wissen Sie, die nehmen wir selber auch immer. Ja. Das ist ja furchtbar nett, aber... Aber geh, das haben wir doch gern getan, Herr Eder. Ich glaub's Ihnen. Kann ich Ihnen sonst noch was tun? Nein, danke schön. Das ist mir aber jetzt gar nicht recht, dass Sie... Was kosten's denn? Ja, also billig sind's leider nicht. 3,80 Mark. Ja. Aber dafür helfen Sie auch bestimmt. Ja. Bleiben Sie schön im Bett ja, und nehmen Sie 3x2 Stück. Warten Sie, ich hole Ihnen gleich ein Glas Wasser und Sie nehmen es gleich ein. Nein, ich warte nur ein bisschen. Wissen Sie, weiß ja nicht, ob es ist ja wohl gleich, welche das ich nehme. Die sind bestimmt nicht falsch. So, da ist das Wasser. Ja, also vielen Dank. Ja, nehmen Sie es nur gleich. Da drüben ist mein Geldbeutel, bitteschön. Nehmen Sie sich das raus, was ich Ihnen schuldig bin. Ja, das mache ich schon. Aber jetzt schön schlucken. Ja, mei, sind die groß. Das ist ja direkt ein Kunststück, den unterzubringen. Probieren wir es halt. Also, sehen Sie, gut ist gegangen. Soll ich später noch einmal vorbeischauen? Nein, wirklich nicht. Vielen Dank, es war so nett von Ihnen, Frau. Aber gern geschehen. Frau Hartl, ja. Noch gehen Sie zu. Also auf Wiedersehen, Herr Eder. Ja. Und recht gute Besserung, gell? Ja, danke schön. War jetzt die falsche Tür doch die richtige Tür? Ja, das hätte man doch denken können, dass die Hartls mir auch die Tabletten besorgen. Jetzt kriege ich eine ganze Tablettensammlung zusammen. Habe ich es nicht gesagt? Pumuckl, komm, versteck die Tabletten von der Frau Hartl, sonst ist Frau Eichinger am Ende beleidigt, wenn sie sieht, dass ich schon Tabletten hab. Das braucht sie ja nicht wissen, dass mir gleich zwei Zettel... Schon weg versteckt, weg. Bitteschön, kommen Sie rein. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, Frau Oberhase. Das ist aber schnell gegangen. Ja, ich wollte Sie auf keinen Fall lang warten lassen. Das ist nett. Ich weiß doch, wie das ist, wenn man so rasende Kopfschmerzen hat. Aber das da können Sie mir gar nichts erzählen. Sie werden sehen, schon nach einer Viertelstunde merken Sie eine Besserung. Das ist ja prima. Nehmen Sie es nur gleich ein. Da steht ja schon ein Glas. Ich bringe Ihnen Wasser. Nein, danke schön. Wissen Sie, ich habe gerade was genommen. Ach so. Ein bisschen später vielleicht. Zeigen Sie, was haben Sie denn genommen? Ja, das war sicher nicht das Richtige. Ich bin nämlich ein halber Doktor. Ich weiß nicht, wo die Tabletten hinkommen. Schauen Sie doch mal her. Aber es war auch gegen Kopfweh. Ach, das wird so ein Hausmittelchen gewesen sein. Ja, sowas war schon. Ja, deshalb können Sie das von mir ruhig noch nehmen. Das wissen Sie, das wirkt mehr aufs Ganze. Verstehen Sie? Nein, ich weiß nicht. Ach, schauen Sie, die Tabletten sind ganz klein. Ja, schon. Ach, die sind doch schnell runtergeschluckt. Dazu brauchen Sie nicht mal Wasser. Naja, kann sein, dass Sie ein bisschen müde drauf werden, aber es ist das Beste, was es überhaupt gibt. Meines. Na, Sie dürfen mir es wirklich glauben, Herr Eder. So schlucken Sie es schön. Dann haben Sie mich wieder los. Na ja, also nachher, wenn Sie meinen, nachher... Na, so ist's gut. Na ja. Ich rufe heute Abend wieder an, Herr Eder, damit ich weiß, wie es Ihnen bekommen sind. Ja, also, dankeschön. Was bin ich Ihnen schuldig? Nichts, Herr Eder. Außer, dass Sie meinen Schrank schnell fertig machen, wenn Sie wieder gesund sind. Ja, wenn ich gesund bin, gell? Ja, Herr Eder. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Wiedersehen. Und recht gute Besserung. Ja, dann mache ich Ihnen gleich auf Wiedersehen. Das sind aber liebe kleine Tabletten. Richtige Pumuckl-Tabletten sind das. Ja, im Gegensatz zu den Riesendingen, die ich dort zuerst geschluckt habe. Die schmecken nämlich sicher so fein wie Schokolade oder vielleicht wie Himbeerbonbons. Wie schmecken, das weiß ich gar nicht. Ich habe es auch vorher mal hinuntergeschluckt. Das war sicher ganz falsch, denn die Frau Oberhauser hat gesagt, dass sie wundervoll sind. Darf ich mal eine probieren? Um Gottes Willen, nein. Die sind so schön rosa. Ja. Ich glaube, ich glaube, dass ich schrecklich Kopfweh habe. Nix da. Ja, herein. Ich versteck die Tabletten auch schnell, ja? Nein, lass nur da, sonst diese... So, ja. Da habe ich Tabletten. Ja, haben Sie es. Der Apotheker hat gesagt, wenn die nicht helfen, dann hilft überhaupt nichts. Das sind die besten, die es gibt. Kosten aber auch 3,80 Mark. Ja, vielen Dank, Frau Eichinger, vielen Dank. Jetzt. Es ist ja furchtbar nett von jetzt Ihnen, nehmen aber... Jetzt nehmen wir das gleich, gell? Ja. Ich bringe Ihnen ein Glas Wasser. Nein, nein, Dankeschön, das braucht's nicht. Pumuckl, was hast du denn? Pumuckl, da ist ein Wasser. So, und jetzt werden wir gleich mit einer Krankheit fertig werden. Nehmen Sie es nur gleich. Nein, nein, Dankeschön, Dankeschön. Aber ich nehme es später. Nein, die müssen es gleich nehmen. Nein, nein, die sind so groß und ich lasse mir nicht gern beim Schlucken zuschauen. Ja, jetzt gehen sie zu, sind sie nicht so kindisch. Na, wenn ich sie einer sage. Also, manchmal, das sind würdig kleine Kinder. Hm. Sie eher traue zu, dass sie meinen, sie wären gesund davon, wenn die Tabletten auf einem Nachkauf gehen. Aho. Nein, nichts da. Ich bleib stehen, bis es schlucken. Ah. Warten Sie mal, bringen Sie einen auseinander, dann schlucken Sie es leichter. Ja, dankeschön, aber nein, das... Mund auf. Mund auf, habe ich gesagt. Aber es war doch gerade die Frau Oberhauser da. Ach, und die hat vielleicht gesagt, dass sie keine Tabletten nehmen sollen. Ach so, ein Schmarrn. Sie, Herr Eder, sind Sie gescheit. Also so blangen Sie mich doch nicht. Ich hab da gerade vorhin... Das ist mir ganz wurscht, was Sie haben. Ja. Mit einer muss man streng sein, das sehe ich schon. Aber wenn ich da so müde bin, ich brauche jetzt dringend mehr Ruhe. Also die kriegen es erst, wenn sie die Tabletten geschluckt haben. Von mir aus. So ist recht. Gut ist gegangen. Also nachher, jetzt sind Sie mir los. Alles Gute, Herr Eder. Ah, danke schön. Und jetzt schlafen Sie ein bisschen. Kann leicht sein, dass Sie auf die Tabletten müde werden. Denken Sie einem bloß nichts dabei. Nein, nein, ich denke mir schon nichts dabei. Also, gar auf Wiedersehen, nix. Herr Eder. Und gute Besserung, ja, Herr Eder. Ja, danke schön. Jetzt wäre ich entweder gesund oder ich bin vergiftet. Pumuckl. Ja, was ist? Wo bist denn du? Ich sitze unter dem Bett. Was? Und ich bin so müde. Ja. Die schönen rosa-roten Tabletten schmecken scheußlich. Ja, um Himmels Willen. Hast du Tabletten gegessen? Ja, Pumuckl, die sind doch für so einen kleinen Kerl das reinste Gift. Gift? Ich sterbe. Steck schleunigst den Finger in den Hals und schau, dass alles wieder rauskommt. Oje, oje. Das geht mir gerade noch ab. Hoffentlich keine Kundschaft. Hoffentlich nicht nochmal Tabletten. Nein, das ist jetzt nicht mehr gut möglich. Jetzt waren schon alle da, die Tabletten bringen können. Grüß Gott, Herr Eder. Ah, was ist denn? Entschuldigen Sie, dass ich da so einfach hereinschneide. Ja, was haben Sie denn? Was ist denn los? Ich bin der Untermieter von der Frau Eichinger. So? Ja, Recknagel. Recknagel ist mein Name. Recknagel, ja, freut mich, Herr Recknagel. Was gibt mir denn die Ehre, dass Sie... Es ist ein Zettel von Ihnen bei uns reingeworfen worden. Ja. Und weil die Frau Eichinger nicht da ist, habe ich mir gedacht... Ja, was? Dass auch ich das für Sie erledigen kann. So, was denn? Ja, ich habe Ihnen Tabletten besorgt. Oh. Gottes Willen. Herr Eder. Was? Herr Eder, was ist Ihnen denn? Nein, um Himmels Willen, nix. Einen Arzt? Nein. Wo ist denn das Telefon? Kein Arzt. Ihre Tabletten machen mich vollkommen gesund, vollkommen. Vielen Dank für Ihre Tabletten. Die kosten 3,80 Mark, gestimmt's? Ja. Ja, danke schön. Doch, haben Sie. Danke. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser? Nein, nein. Nicht? Nun dann. Dann gute Besserung. Ja, ja, danke schön. Sie sind der einzige vernünftige Mensch. Dankeschön. Oh, bitteschön, gerne geschehen. Also auf Wiedersehen. Ja, auf nimmer Wiedersehen. Oh, Jägel, Jägel. Wenn ich die hätte auch noch schlucken müssen. Pumuckl. Pumuckl! Nie mehr Tabletten. Nie mehr. Obwohl mir jetzt so viel haben. Die beiden haben bis zum nächsten Mittag geschlafen. Und zwar so fest, dass sie weder den Besuch von Frau Hartl, noch den von Frau Eichinger, noch den von Frau Oberhauser gehört haben, die alle kamen, um nachzusehen, wie ihre Tabletten gewirkt hatten. Sie waren alle drei sehr zufrieden beim Anblick der sich offenbar gesund schlafenden Meister Eder. Nun, gesund ist Meister Eder natürlich wieder geworden. Auch der Pumuckl hat die Tabletten überwunden. Wahrscheinlich hat ihm dabei viel geholfen, dass er zwar klein, aber doch ein unsichtbares Wesen ist. Anderen kleinen Leuten, Kindern zum Beispiel, kann ich nur abraten, jemals Tabletten zu schlucken, weil sie so nett aussehen. Ja, das wär's für heute, liebe Kinder. Und wie die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das erfahrt ihr dann das nächste Mal. Auf Wiederhören.